Ferdinand wird erst 1558 auf dem Frankfurter Fürstentag als Kaiser anerkannt. Papst Paul IV. Versagt ihm die Bestätigung, die zu erteilen die Kurie noch immer Anspruch erhebt, weil unter seiner Mitwirkung der Frieden mit den Ketzern zustande gekommen ist. Dieser Papst, der schon vorher als Kardinal Caraffa die Inquisition wieder erneuert und das Italien der Künste und Wissenschaften unter den schärfsten geistigen Druck gesetzt hat, kennt kein Einlenken. Die katholische Kirche hat niemals den Augsburger Religionsfrieden anerkannt. Dem neuen Kaiser Ferdinand I. von 1558 bis 1564 fehlen die großen Linien, die großen Ideen und der weltumspannende Umkreis der Politik seines Bruders. Sein Kaisertum trägt einen provinzial-österreichischen Charakter. Selbst streng katholisch meidet er schon wegen der Türken Gefahr, Konflikte mit den Protestanten. Ein behutsamer Realpolitiker macht er keinen Versuch, die verlorenen Grenzstädte im Westen zurückzugewinnen. In seinen Erblanden stärkt er den Katholizismus und erneuert ihn durch kräftigen landesherrlichen Eingriff. Er begründet die Jesuitenkollegien in Wien, Prag und Innsbruck. Diese bilden eine gegenreformatorische Jugend heran. Der Jesuitenorden von dem Spanier oder besser Basken Ignatius von Loyola 1540 gegründet, stellt dem Papsttum Generalstab und disziplinierteste Sturmtruppe. Er fordert in seiner streng militärischen Organisierung von seinen Angehörigen neben den Mönchsgelübden das Gelöbnis unbedingten Gehorsams gegenüber dem Papst. Besonders auf dem Gebiete des Unterrichtes an höheren Lehranstalten, auf denen der Seelsorge an einflussreichen Stellen und der geschliffenen Predigt betätigt er sich. Er ist der Hauptkämpfer der um die Mitte des Jahrhunderts einsetzenden katholischen Gegenoffensive. Neben Wien fasst er auch in Ingolstadt Fuß, dann in den 60er Jahren auch schon in Köln, Trier, Mainz, Augsburg, München und Thürnau. Es ist günstig für den Katholizismus, dass besonders unter dem Druck des Kaisers Ferdinand in der dritten und letzten Epoche des Tridentiner Konzils auch das kirchliche Leben der Katholiken eine Reform erfährt. Damit hat das Konzil sein Ende erreicht. Die katholischen Lehrgrundsätze sind auf ihm festgelegt worden, sodass für die nächste Zeit kein Streit darüber in den Reihen der Kirche Verwirrung zu schaffen vermag. Ein solcher Streit aber tobt im protestantischen Lager, besonders seit die unnachgiebigen Flacianer auf der 1558 von den Ernestinern gegründeten Universität zu Jena Fuß gefasst haben. Diese Gegensätze werden auch in den albertinisch-ernestinischen Streit hineingezogen. Melanchthon und die Seinen sind für die Flacianer nur Sektierer. Verdüstert durch diese Kämpfe ist der duldsame Melanchthon im Jahr 1560 gestorben, während sein Widerpart, schließlich vom Weimarer Hofe des Landes verwiesen, gänzlich verarmt nach 14-jähriger Irrfahrt 1575 stirbt. Angeekelt durch diese gegenseitige Unduldsamkeit tritt der Kurfürst Ferdinand III. Von der Pfalz zum Calvinismus über, nachdem das Land eben erst evangelisch geworden war. Friedrich lässt den Heidelberger Katechismus, der die neue Lehre mit Ausnahme der von dem Franzosen Calvin gelehrten Prädestination enthält, durch eine feierliche Synode bekräftigen und die calvinische Kirchenordnung einführen. Der Übertritt des Kurfürsten zu einer Lehre, die im Religionsfrieden gar nicht als geduldet Aufnahme gefunden, verschärft einen schon bestehenden Gegensatz unter den lutherischen Fürsten. Die altevangelischen Fürsten sind in der Frage des geistlichen Vorbehaltes nicht mehr interessiert. Die Neuprotestanten aber müssen, als noch nicht saturiert, für ein schärferes Vorgehen eintreten. Besonders Herzog Christoph von Württemberg, aber auch der Landgraf Philipp von Hessen wünschen eine Erneuerung des Schmalkaldischen Bundes, während sich Brandenburg und Kursachsen unter den befreundeten Regenten Joachim II. Und August versagen. Der Sachse will nicht gestört sein in seiner allerdings unübertrefflichen Landesverwaltung. Er bessert die Finanzen, zieht 20.000 vertriebene Niederländer als Tuchmacher ins Land und mehrt, unterstützt von seiner wirtschaftstüchtigen Gemahlin Anna, die Habe seiner Herrschaft und sorgt für seine 1.500.000 Köpfe zählende Bevölkerung. So mangelt es den evangelischen Fürsten von Anbeginn gegenüber der aufkommenden Gegenreformation an Tatkraft. Trotzdem gewinnt die neue Lehre noch immer Raum. Von den größeren Herrscherhäusern sind nur noch die Habsburger und die Wittelsbacher katholisch geblieben. Jedoch der Bayer Albrecht, Kaiser Ferdinands Schwiegersohn, gewährt, zunächst durchaus nicht fanatisch, Adel und Städten seines Landes den Laienkelch. Später geht er schärfer vor. Der Herzog von Kleve erlaubt Laienkelch und Priesterehe. Mark und Ravensberg sind lutherisch geworden. In den rheinischen Teilen des Landes dringt der Calvinismus vor. Bremen, Verden und Lübeck sind um 1560 endgültig evangelisch geworden. In den Bistümern Hildesheim, Münster, Paderborn und Osnabrück schwankt der Stand. Selbst in Würzburg behaupten sich evangelische Strömungen. Von den etwa 60 Reichsstädten sind die meisten evangelisch geworden. Magdeburg und Halberstadt bleiben für die Söhne Joachims II. Eine sichere Domäne. Merseburg, Meißen und Naumburg haben aufgehört, katholisch zu sein. Nachfolger Ferdinands wird sein ältester Sohn Maximilian II. Von 1564 bis 1576. Der neue Herr wird von den evangelischen Reichsständen und der evangelischen Bevölkerung Österreichs freudig begrüßt, hatte er sich doch als Erzherzog unter dem Einfluss seines protestantisch gesinnten Hofpredigers zur Erbitterung des Vaters dem lutherischen Bekenntnis zugetan gezeigt. Von Ferdinand mit der Enterbung bedroht, musste er sich schließlich unterwerfen, da ihm die protestantischen Fürsten für den Fall seiner Flucht nur unverbindliche Zusagen machten. Ihre Erwartungen, in Maximilian ein evangelisches Reichsoberhaupt zu finden, sind ihnen nicht erfüllt worden. Der Kaiser hat sich nach der Entsendung seiner beiden ältesten Söhne nach Spanien, wo ihnen die Hoffnung auf die Nachfolge winkt, durch den Einfluss auch seiner Gattin Maria, der Tochter Karls V., nicht zu einem Verlassen der katholischen Kirche entschließen können, der er innerlich nie angehörte. Maximilian hat sich nach seinem Rückzug vor dem Vater in ein praktisches Christentum nach der Art des Erasmus von Rotterdam geflüchtet und hofft auf eine Versöhnung der beiden Bekenntnisse. An einem Übertritt zum Protestantismus denkt er umso weniger, als 1568 der Zusammenbruch und bald darauf der Tod des spanischen Prinzen Don Carlos, damals des einzigen Erben des Königs Philipp, erfolgt. Die spanische Nachfolge winkt. So hält der Kaiser auch im Reich in seinen Beziehungen die Waage zwischen dem evangelischen Christoph von Wittenberg und dem katholischen Albrecht von Bayern.